Abschnitt 34 aus Finnische Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Finnische Märchen übersetzt von Emmy Schreck. Vom Kranich, der dem Fuchs das Fliegen lehrte. Einmal, als der Kranich zum Winter dageblieben war, begegnete ihm der Fuchs und sagte zu ihm: »Nun, Kranich, wie lebst du denn?« Dieser antwortete: »Je nun, wie soll ich denn leben? Viel zu fressen gibt es nicht.« Da sagte der Fuchs: »Willst du mich fliegen lehren, so will ich dich den ganzen Winter durchfüttern.« Der Kranich war mit diesem Vorschlag zufrieden und der Fuchs ernährte ihn den Winter über. Doch als es Sommer wurde, verlangte der Fuchs den ausbedungenen Lohn. »Gut«, sagte der Kranich, »setze dich auf meinen Rücken.« Darauf erhob sich der Kranich mit dem Fuchs in die Lüfte und flog hoch hinauf. Plötzlich ließ er jedoch den Fuchs von seinem Rücken herabfallen, sodass der Arme auf die Erde aufstieß und sich das Bein brach. Dann ließ sich auch der Kranich aus den Lüften hernieder und fragte: »Nun, Fuchs, wie gefällt dir das Fliegen?« »Ach«, sagte der andere, »hübsch ist es sonst, nur habe ich mir dabei das Bein gebrochen.« »Nun hast du es gebrochen, so mag es gebrochen sein«, meinte der Kranich. Ende von Abschnitt 34. Gelesen von Robert Steiner im Januar 2024.